Dialoge, Seite 45. Denn Folgendes ist der unabänderliche Gang der Dinge, den die Gesellschaften, deren Entwicklung auf diesem Grundsatz beruft, gehen müssen. Die Volkssouveränität erzeugt die Demagogie. Die Demagogie erzeugt die Anarchie aber führt zum Despotismus zurück. Der Despotismus ist für dich die Barbarei. Nun denn, du siehst, dass die Völker auf dem Wege über die Zivilisation zur Barbarei zurückkehren.